هادي. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك الله فيكم. Wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind bei Hadith 288, Kapitel 35, das Recht des Ehemanns seiner Frau gegenüber. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. الحديث عند البخاري ومسلم والخطاب للأمة جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كل ما استرعاه الله شيئا فهو مسؤول على الذي استرعى فيه، الذي يقوم على الشيء، الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فهذا سيسأل عن هذا الشيء الذي قام عليه، حتى لو كان راعي غنم. ومر معنا بارك الله فيكم أن ابن عمر رأى راعي غنم وقال له يعني المكان هذا ليس جيد إنما مكان آخر، وقال له كلكم راع وكلكم مسؤول. فحتى بالنسبة لراعي الغنم هذا يعني أي شيء تقوم عليه فأنت مسؤول عن هذا الشيء. فالأمير راع ومسؤول عن الرعية، ذلك الأمراء يختلفون، منهم من يكون عادل ما يكون أميرا عادلا أو إماما عادلا، ومنهم يكون ظالم، فنسأل الله السلامة. الملك الرئيس كله سيسأل. فذلك قال عمر رضي الله عليه لو أن بغلة في العراق عثرت لسئل عنها عمر، لسئل عنها عمر. فذلك الراعي يبدأ أولا، هذه رعاية كبرى، هو خليفة المسلمين، هو الراعي لهذه الأمة وهو مسؤول عن هذه الأمة. ولكن كثير من الناس يخطئ في فهم هذا الحديث، فهو دائما يسأل الأمير ويسأل الخليفة أو يسأل الملك أو يسأل المسؤول، وينسى أن عليه أيضا واجبا. فالواجب أن يعطى الأمير أو أن يعطى الرئيس أو أن يعطى الملك أو الراعي أن يعطى حقه في هذا الذي استرعى فيه، وهو سيسأل كذلك عما فعل فيه. لا نفهم الحديث فقط من طرف واحد، وإنما يجب أن نفهم الحديث من طرفين. فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، فيجب أن يرعى هذه الرعية بالعدل والصدق والخير، وأن يرشدهم إلى الخير ويدلهم على الخير. وكذلك الرجل راع على أهل بيته، فالرجل راع في بيته أي هو الذي يقوم بأمرهم ويقوم بأمور عائلته، يحسن إليهم، يعلمهم الدين. وكذلك المرأة مسؤولة في عن بيت زوجها وراعية فيه، بحيث أنها تربي أولادها على الخير والتقوى. وكلكم راع وكلكم راع. الشاهد من هذا الحديث المرأة راعية على بيت زوجها، فلا تسرف وتقوم بأعمالها وتقوم بواجباتها ولا تظلم، وأنها تعلم أنها ستسأل عن بيت زوجها وعن ولده يوم القيامة. هذا هو بارك الله فيكم الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. Ibn Umar radhiyallahu alayhi überliefert, dass der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam sagte, Jeder von euch ist ein Hüter und verantwortlich für seine Herde. Und er wird gefragt und befragt am letzten Tag danach. So ist der Herrscher ein Hüter und verantwortlich für jene, die unter seiner Herrschaft stehen. Ebenso ist der Ehemann ein Hüter hinsichtlich der Familienmitglieder seines Haushaltes. Die Ehefrau ist Hüterin auch bezüglich des Haushaltes ihres Mannes und seiner Kinder. Jeder von euch ist also ein Hüter und verantwortlich für seine Herde. Das geht darum, in diesem, das Hadith ist bei Bukhari Muslim, das geht darum, dass wir etwas verstehen. Jeder Muslim ist verantwortlich für das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat und für den Bereich, was unter seiner Macht ist und was er sozusagen darüber verfügen kann. Das heißt, das fängt an bei Oberhaupt der Muslime oder Führer der Muslime, bei dem Herrscher der Muslime und das endet bei jene Person, die für etwas zuständig ist. Das geht hier erstmal um den Herrscher. Der Herrscher ist verantwortlich für die Herrschaft bezüglich der Muslime. Er muss Allah fürchten, er muss Gerechtigkeit haben. Aber leider, in so einem Hadith, manche Leute nehmen das Hadith nur von einer Seite und die vergessen die eine Seite. Das wird, der Herrscher wird immer gefragt. Ja, was hast du geleistet, was hast du gemacht? Aber man vergisst auch, dass die anderen auch gefragt werden, wie sie zum Herrscher waren. Weil wenn der Herrscher gut ist, dann braucht er eine, da braucht er eine Hürde, da braucht er eine Herde, die, da braucht ein Volk. Dieses Volk leistet Gehorsamkeit und dieses Volk unterstützt den Herrscher damit, das Leben und die Religion für die Leute praktiziert werden. Also das Leben wird gut und die Religion wird praktiziert. Aber wenn die andere Seite auch ihre Verpflichtungen nicht nachgehen, dann wird der Herrscher auch seine Verpflichtung nicht nachgehen. Und deshalb müssen wir beide Seiten hier betrachten, nicht nur eine Seite. Obwohl das Hadith hier darum, oder das Hadith spricht davon, der Herrscher ist verantwortlich für seine Herrschaft, verantwortlich für das Volk, verantwortlich für seinen Bereich. Er ist der Herrscher, er entscheidet, der muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und er muss Gerechtigkeit haben. Macht ihr das nicht? Der wird vor Allah subhanahu wa ta'ala befragt und wenn er schlecht war, dann wird er auch zur Rechenschaft gezogen. Auch der Mann ist verantwortlich für seine Familie. Also der Mann ist verantwortlich für die Familie. Was bedeutet das? Der Mann muss gut zu seiner Frau sein, der muss seine Kinder gut erziehen, der muss für die Familie aufkommen, für die Familie sorgen. Der Mann muss sozusagen ein guter Herrscher in der Familie sein. Und die Frau auch ist eine Verantwortliche und die Frau auch ist hier eine Hüterin. Das bedeutet, sie muss gut zu ihrem Mann sein, sie muss gut zu den Kindern sein, sie muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und sie muss das machen, dass ihre Familie die Beste sein wird. Und jeder von uns ist verantwortlich und jeder wird vor Allah subhanahu wa ta'ala gefragt nach dieser Verantwortung, was man in diesem Leben getragen hat. Da kann man sagen, ja, ich, das ist nicht mein Bereich, doch jeder ist verantwortlich. Von, wenn man auch eine kleine Verantwortung hat, zum Beispiel wenn man eine Arbeit leistet, wie ein Schäfer oder Hüter, Schafehüter, und Ibn Umar kam an einen Schäfer vorbei und er hat gesehen, dass der Mann woanders, das wird an einem Platz die Schafe einweiden lässt, das nicht gut ist, der Platz war nicht gut. Ibn Umar sagte ihm, fürchte Allah und geh auf der anderen Seite. Das ist besser. Du bist verantwortlich. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, jeder von euch ist Hüter und wird und ist verantwortlich für seine Herde. Und du bist auch verantwortlich. Also das geht um alle Themen des Lebens und der Religion, dass wir Hüter sind und wir werden befragt nach unserer Verantwortung in diesem Leben. Das geht hier im Hadith natürlich, weil wir über die Rechte des Mannes sprechen oder Pflicht der Frau bezüglich ihres Mannes. Das geht um diesen Satz, die Frau ist auch eine Hüterin und für ihre Familie, für ihr Zuhause, für ihr Haushalt des Mannes und auch für ihre Kinder. Das heißt, die Frau sollte nicht denken, ja, nur der Mann ist verantwortlich. Auch sie trägt große Verantwortung in diesem Zusammenhang. Allah Ta'ala ala wa ala. وعن أبي علي طلق ابن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح يا أخوة المرأة يجب أن تعلم أن لزوجها عليها حقا عظيما حتى لو كانت على التنور. طبعا ما معنى لو كانت على التنور؟ يعني كانت تخبز خبز وفي يديها العجين وما تستطيع تترك العجين وهي في التنور وأمامها حرارة. حتى لو كان هذا ودعاها زوجها عليها أن تأتي زوجها. طبعا هذا يقال للمرأة المؤمنة التي تؤمن بالله تؤمن بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زماننا هذا لو قلت للمرأة مثل هذا الكلام ستقول لك يعني هل استعبدتم النساء أنتم؟ والحديث الذي سيأتي بعده يعني عظيم بالنسبة لحق الرجل. بارك الله فيكم. أبو علي طلق ابن علي رضوان الله عليه نزاكته der Prophet Muhammad sallam sagte, wenn ein Mann nach seiner Frau schickt, um sein Bedürfnis zu stillen, sollte sie zu ihm gehen, sogar wenn sie mit Brotbacken beschäftigt ist, wenn sie vor diesem Lehmofen ist, dann muss sie zu ihm. Und diese Überlieferung, natürlich ist bei Tirmidhi und Nasai, das geht darum, Barakallahu fikum, der Mann hat ein großes Recht. Und die Frau ist verpflichtet. Und wenn der Mann seine Frau sozusagen von ihr etwas verlangt und sie backt Brot und sie ist beschäftigt mit dem Brotbacken und sie ist vor diesem Ofen, diesem Lehmofen, und das ist sehr schwer, weil das auch, die hat Feuer gemacht und sie ist beschäftigt. Aber wenn der Mann sie verlangt, dann muss sie das machen. Wenn wir das natürlich das heute erzählen, dann können die Frauen das verstehen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die an Allah richtig glauben. Aber einige Frauen werden sagen, ja, was denkt ihr? Ich meine, sind die Frauen Sklavinnen für euch? Wenn sie beschäftigt ist, dann ist sie beschäftigt. Wenn der Mann auch ihr sagt, komm zu mir, sagt nein, warum? Wenn ich ihm sage, komm zu mir, wird er das machen? Subhanallah. So, barakallahu fikum, hier diese Hadithe gelten eigentlich für rechtschaffene gläubige, gottesfürchtige, fromme Frauen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die das verstehen. Wenn sie gut zu ihren Männern sind, dann sind sie gut für die Männer wegen ihrer Religion. Weil sie, wenn sie gut zu ihren Männern sind, dann fürchten sie Allah und beweisen sie, dass sie gut in der Religion sind. Und das nächste Hadith, natürlich müssen wir das erklären. Eine Hurairah رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وانت بارك الله فيكم. لو حرف امتناع لامتناع. حرف امتناع لامتناع. لو كنت جبلا لفعلت كذا. لا انت جبل ولا حتفعل. هذا القصد حرف امتناع امتناع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت فاعلا. ولكن اصلا ما عندنا ان يسجد انسان لاخر. لان سجودنا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا فيه بيان عظام حق الرجل على المرأة، أنه لو كان في سجود لغير الله لكانت المرأة ستسجد للرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالسجود لأن بعض الحمقى يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بالسجود للزوج، وهذا كلام باطل. النبي ما قال لها اسجدي لزوجك، قال لو كنت لأفعل لفعلت هذا، ولكن ما عندنا لا سجود إلا لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا فيه تصور أنت أنه يطلب من المرأة أن تسجد لزوجها، فهذا حق الزوج، وحق الزوج على زوجته عظيم. بعض النساء تقول طيب إذا زوجي ما كان يؤدي حقوقه علي، هل هذا أيضا؟ نعم، يبقى حق الرجل عليها، يبقى حق الرجل عليها. لأنه في ديننا يا أخوة الحقوق والواجبات لا تسقط إذا الطرف الآخر ما أدى الحقوق اللي عليه أو الواجبات التي عليه. يعني ليس لأنه إنسان أكل حقك أنت تأكل حقه، وليس لأنه إنسان ما أدى واجبه أنت ما تؤدي واجبك، لا، إنما أنت عليك أن تؤدي الواجب الذي عليك لله سبحانه وتعالى. فذلك هذا الحديث عظيم في بيان حق الرجل، في بيان حق الرجل، وأنه لو كان في هناك سجود لغير الله لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تسجد لزوجها، في رواية لعظم حقه عليها. بارك الله فيكم. حديث فهون دفون أختي بايش دبقفيت أبو هريرة إبليفة دس دبقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته wenn ich irgendjemanden befohlen hätte oder würde sich vor einem anderen niederzuwerfen so hätte ich angeordnet dass die Ehefrau sich vor ihrem Ehemann niederwirft. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi und das ist Hasan. Das Hadith bei At-Tirmidhi und ist ein Hadith Hasan. Nun aufpassen, das geht hier mit dem Wortlaut Konjunktiv. Konjunktiv, das wird etwas, was nicht passiert. Etwas, was nicht passiert. Weil in unserer Religion, Alhamdulillah Rabbil Alameen, die Sache klar ist. Keiner darf sich niederwerfen, außer vor Allah. Es gibt keine Niederwerfung, außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man sagt, law im Arabischen, das bedeutet, das ist Harf umtina' al-imtina'. Das bedeutet, das ist schon etwas, was nicht passieren wird. Wenn ich dir sage, wärst du ein Berg, hätte ich dich getragen. Ich meine, oder wärst du ein Berg, würde ich dich tragen. Du bist kein Berg und ich kann kein Berg auch tragen. Und deshalb manche Leute, die verstehen die Hadithe falsch. Und einige sogenannten Feministen, ja, die sagen, ja schaut mal, was der Prophet gesagt hat. Der hat von der Frau verlangt, dass sie sich vor ihrem Mann niederwirft. Das stimmt nicht, der Prophet hat das nicht verlangt. Sondern er hat gesagt, hätte ich oder wäre, würde. Das ist nicht. Das ist konjunktiv und nicht etwas, was er befohlen hat. Aber im Hadith gibt es einen Sinn, großen Sinn. Und zwar, wäre es erlaubt oder wäre es in der Religion in Ordnung, dass jemand sich niederwirft vor dem anderen, wäre das mit der Frau bezüglich ihres Mannes. Damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns sagt, schaut mal, wie der Mann von Recht seiner Frau gegenüber hat und wie die Frau verpflichtet ist. Weil wenn die Frau ihren Mann gut behandelt, dann macht sie das nicht für den Mann, sondern sie macht das für ihre Religion und sie macht das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn die rechtschaffene Frau das versteht, dann wird sie natürlich gut zu ihrem Mann sein. Und im Islam gibt es eine Regel, Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wenn jemand seine Verpflichtung nicht macht, das heißt nicht, dass du auch deine Verpflichtungen nicht machst. Und wenn jemand seine Rechte verlangt, aber der gibt dir deine Rechte nicht, das heißt nicht, dass du ihm seine Rechte nicht gibst. Weil du mit Allah handelst und nicht mit den Leuten. Mit Allah handelst. Das bedeutet, ist Allah mit dieser Sache zufrieden oder nicht? Und der Prophet hat nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam, die Frau muss sich vor dem Mann niederwerfen. Nein, der hat das nicht gesagt. Oder die Frau soll. Oder ist es. Nein, der hat gesagt, wäre das erlaubt Oder hätte er das angeordnet? Damit der Prophet dieser Frau erzählt, dass ihr Mann ein großes Recht hat. Hadith Salama, Radwanallah alayha, Hadith da'if, wa huwa qawl an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. الحديث ضعيف انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، ولو أن فيه معنى صحيح، لأنه إذا كان زوجها عليها راضي وكانت ترضي ربها في علاقتها مع زوجها إن شاء الله تكون من أهل الجنة، ولكن الحديث هذا ضعيف. بارك الله فيكم. حديث سلمة، حديث فاندر زكسن أختش بأوش، سلمة رضو الله عليها هتي gesagt, dass der Prophet hätte gesagt, jede Frau, die stirbt und ihr Mann war mit ihr zufrieden, kommt ins Paradies. Das war Tirmidhi, aber das Hadith ist daif. Das ist eine schwache Überlieferung. Aufpassen! Schwache Überlieferung, und schwache Überlieferung wird nicht als Beweis hier anerkannt. Aufpassen! Barakallahu fikum, jazakumullah khair. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذا بارك الله فيكم، المرأة لا يجوز لها أن تؤذي زوجها، كذلك الزوج لا يجوز له أن يؤذي زوجته، ولكن في هذا بيان أن هذا الرجل له زوجة من الحور العين، وهذه تنتظره. طبعا إذا كان رجل من أهل الجنة، كان أهل الإيمان وأهل الجنة، فإذا أذته زوجته في الدنيا قالت زوجته من الحور العين، وهذا فيه أن الجنة موجودة وأن الحور العين مخلوقات، وأنها أيضا تعرف وضع هذا الزوج، فزوجته من الحور العين تقول لا تؤذيه قاتلك الله. أما قاتلك الله، انتبهوا بارك الله فيكم، هذه كلمة تقال عند العرب، ما فيها دعاء على المرأة، يعني هذا مو الدعاء أنه الله يقتلك، إنما هذا كلام كان عند العرب، مثل لما يقولوا ويحه، ما يقصدوا بذلك ذم، إنما بارك الله فيكم هذا كلام على لسان العرب كان يقال عند التعجب، كان يقال عند التعجب من شيء وقاتله الله، ليس المعنى الدعاء عليه بالقتل. فتقول لا تؤذيه، فهذا دخيل، يعني هذا عندك أمانة، عندك أمانة وغدا سيأتينا، فما تؤذيه. فذلك لا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها، بالعكس يجب أن تكون المرأة صالحة وأن تحسن إلى زوجها، وطبعا هذا هو بحثنا في هذا الباب، وهو حق الزوج على المرأة. بارك الله فيكم. Muadh bin Jabal, Radwanallah alayhi, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, immer wenn eine Frau ihrem Mann im Diesseits Ärger und Gewalt verursacht, sagt eine seiner Gefährtinnen unter den Huris des Paradieses zu ihr, möge Allah dir schaden, qatalakillah, das ist falsch hier so zu übersetzen, das ist falsch, diese hier, möge Allah dir Schaden zufügen, es ist falsch. Bringe deinem Ehemann keinen Ärger, der ist nur den Gast und wird dich bald verlassen. Der ist nur dein Gast und wird dich bald verlassen, um sich uns im Paradies anzuschließen. Das ist bei At-Tirmidhi. Natürlich, die Übersetzung ist nicht gut. Die Übersetzung von dieser Überlieferung ist nicht gut, barakallahu fikum. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Es geht darum, Wenn eine Frau ihrem Mann Schaden zufügt in Din und Dunya, also die macht ihm Ärger und Qual und so weiter, dann sagt seine Frau von den Huris, von Hur al-Ain im Paradies, sie sagte ihr sozusagen wie weh. Bei den Arabern, für das Wort weh oder Mensch, wer auf Deutsch sagt Mensch, dieses Wort, wenn man sagt Mensch hier auf Deutsch, was bedeutet das? Sagt man nur, das ist so ein Wort, was man sagt, wenn man zum Beispiel aufgeregt ist oder wenn man etwas nicht versteht und wenn man nachdenkt, da sagt man Mensch. Und bei den Arabern, die haben das Wort Qatalak, Qatalak Allah oder Qatalak Allah. Das geht nicht darum, dass man hier Bittgebet macht, dass die Person Schaden bekommt oder dass die Person getötet wird. Wie der Prophet, als er gesagt hat, Qataluhu, Qatalahum Allah. Sie haben ihn getötet. Wenn man wörtlich übersetzt, möge Allah sie töten. Also der hat gegen sie Dua gemacht. Aber eigentlich, das ist nicht so. Der hat das nur dieses arabische Wort benutzt, was eigentlich kein Bittgebet ist, sondern das ist eine Wortwendung, was die Araber benutzt haben. Und hier, in dieser Überlieferung, gibt es sehr schöne Beweise übrigens für andere Themen. Der erste Beweis ist, Paradies ist erschaffen. Paradies ist da, weil der Prophet sagte, seine Frau, Hur al-Ain, wo ist Hur al-Ain? Im Paradies. Zweitens, barakallahu fikum, dass seine Frau von Hur al-Ain weiß, was mit ihm passiert. Also sie hat seine, sozusagen, dass sie bekommt das mit. Drittens, dass der Mann auch eine Frau von Hur al-Ain hat. Viertens, dass diese Frau, die von Hur al-Ain ist, sie mag diesen Mann so sehr, dass sie nicht akzeptiert, dass seine Frau in Dunya, in diesseitigen Leben, dass sie ihn, ihm Ärger und Qual verursacht. Und dann kommt das Schöne dabei, dass diese Hur al-Ain Frau, die sagt, er ist bei dir wie ein Gast. Das ist wie Treuhand bei dir. Und er wird zu uns kommen. Deshalb mach das nicht. Dass du, deshalb, das ist sozusagen vom Propheten ein Zeichen für uns, dass die Frau ihren Mann gut behandeln muss. Nämlich, wenn sie das nicht macht, dann gibt es eine andere Frau, die ihn gut behandeln wird. Und das ist die, seine Frau im Paradies. So, aufpassen, barakallahu fikum. Das geht darum, dass die vernünftige Frau, die rechtschaffene Frau immer versucht, gut zu ihrem Mann zu sein. Das heißt nicht, dass der Mann auch hier das ausnutzt oder missbraucht, dass er schlecht zu seiner Frau ist. Wir haben schon über dieses Thema gesprochen, dass der Mann auch verpflichtet ist und er muss auch seine Frau gut behandeln. Da haben wir die Hadithe auch dafür genommen. Aber hier geht es um dieses Thema. الله تعالى على وعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. يا أخوة الفتنة هو امتحان للناس وامتحان للناس. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا متاع الحياة الدنيا. ومن هذا المتاع الفتنة العظيمة اللي هي على الرجال هي فتنة النساء. فبدأ الله سبحانه وتعالى بالنساء. زين الناس حب الشهوات من النساء. إنه أعظم فتنة وأكبر فتنة. فهذا الحديث فيه الحذر من هذا الحديث فيه الحذر من فتنة النساء. وأن الإنسان لا ينساق المؤمن لا يكون من المنساقين إلى هذا الطريق. وكل طريق يقود إلى الفتنة بالنسبة للنساء والرجال فالإسلام سده، سده. فلا ينغر الإنسان بالذي يدعو إليه أهل الفساد وأهل الشر، والذين طبعا اليوم يتكلمون كثيرا عن حقوق المرأة. والله إذا كانت حقوق المرأة هي التي في القرآن والسنة فما عندنا أي مشكل، هذا واجب. وإنما اليوم يراد من الكلام حول حقوق المرأة يا أخوة هو إخراج المرأة عن طهرها وعفافها وإخراجها عن دينها، وجعلها والعياذ بالله كائنا غريبا لا يعرف حقوقا لله سبحانه وتعالى ولا حقا للزوج. فانظروا، يعني لما الإنسان يسأل نفسه هذا السؤال، لماذا التركيز الشديد على المرأة؟ وخاصة لماذا التركيز الشديد على المسلمات، على حجاب المرأة ونقابها وعفافها وطهرها؟ لماذا؟ لأن يا أخوة المرأة هي التي تربي الأجيال، وهي الزوجة الصالحة والأم الصالحة والأخت الصالحة والبنت الصالحة. فإذا لم تصلح هذه المرأة وأصبحت والعياذ بالله أم غير طاهرة وزوجة عاصية وبنت والعياذ بالله سافرة، وأصبحت أخت والعياذ بالله عاهرة داعرة، فأين الجيل الذي سيخرج؟ وما هو الجيل الذي سيربى؟ لكن انتبهوا، فتنة المرأة ليست القضية هي قضية فقط شهوة الفرج، وإنما أكثر من ذلك. وبسبب النساء قامت حروب، قامت حروب. واليوم في زماننا مسألتان عند الناس هي الأهم، المال والنساء، وهذا مشاهد. قل عن فلان مثلا، قل عن فلان أنه يفتي بكذا يفتي بكذا، حتى لو كان من العلماء الناس ما تلتفت كثير، ولكن قل ياخذ فلوس الناس، أو قل شوفوا عنده نساء وكذا، كيف الناس مباشرة تنساق إلى هذا الأمر. فذلك لأنه هذه المسائل فتنة على الناس وامتحان للناس، فلا بد أن نصبر على هذه الفتنة. والحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل لنا الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني المقدرة على تكاليف الزواج، من لم يستطع فليصبر، أو فليصم عفوا، فليصم وهو لا وجاء فليصوم. عندنا حلول، المتزوج الذي ما يستطيع يتزوج أكثر من واحدة، ولكن يكون رجل، ما والله يروح يتزوج لي بالسر سنة وسنتين وبعدين يجي والله أنا لأنه زوجتي ما تقبل بالزواج فرح تزوجت عليها بالسر، بعدين تقول له أنت كنت تكذب علي سنتين، وأنت كنت تفعل سنتين، وأنت كذا، وأنا أريد طلاق، ويخرب الأول والأخير. إنما الرجل الذي يريد الزواج يكون رجل، يكون رجل، قل مرأة أنا عندي رغبة، أنا عندي كذا. والأصل يا أخوة أنه ما يكون الزواج من أجل فقط الجنس، إنما يكون لي أمور أسمى من ذلك. لا بأس، نحن ما نقول لا، لا بأس، لكن نسأل الله العافية والسلامة. الحرب اليوم من خلال المرأة حرب على الإسلام، لأن فتنة النساء أعظم وأكبر، وكذلك الرجل بالنسبة للمرأة فتنة لأنه امتحان، ولكن ليس كما المرأة بالنسبة للرجل. فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم. أسامة بن زيد رضوان الله عليهما أتسيلت تسيق وفيد محمد السلام زاقته إيه أنت لست كائن فداب لكك فزوخك في اليمنى التفخون. This is by البخاري مسلم. Das bedeutet, die Versuchung der Frauen ist eine große Herausforderung für die Männer. Weil Allah سبحانه وتعالى in سورة آل عمران سورة 3 davon erzählt hat, dass die Begierden im Leben Schmuck für die Leute sind. Und die Leute, die sehnen nach Erstmal hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, zuyin al-nas hubbu al-shahawat. Das bedeutet, für die Leute ist das so geschmückt, dass sie die Begierden lieben. Erstens die Frauen, dann Kinder, dann Gold und Geld und Pferde oder Transportmittel und dann natürlich auch Barakalofikum Länder. Das heißt, es gibt in diesem Leben Begierden und die Leute wollen das haben. Und die größte für die Männer als Versuchung ist, als Prüfung für die Männer, ist die Frauen. Und natürlich auch für die Frauen sind die Männer. Das heißt nicht, dass nur die Frauen, sondern beides. Aber hier, wenn die Frau sozusagen ihre Netze streckt, dann werden sie viele Männer angeln. Aber bei den Männern ist es anders. Auch es gibt natürlich Männer, die die Frauen in Versuchung bringen, aber nicht wie die Frauen. Und das ist übrigens keine Diskriminierung oder kein Angriff gegen die Frauen, sondern das ist eine Tatsache, weil die Frau ihre Methode hat und der Mann, der will die Frau haben. Die Frauen auch wollen Männer, aber das ist nicht so wie die Männer bezüglich der Frauen. Und wir merken, subhanallah, heutzutage, dass die Feinde des Islams und Islamhasser, die nehmen genau dieses Thema als, sage ich jetzt, als Möglichkeit oder als Ausrede, damit sie den Islam angreifen. Stellt euch die Frage, warum heute wird zu viel über die Frau gesprochen? Die Rechte der Frauen und wo sind die Rechte der Frauen? Was meint man mit der Rechte der Frauen? Meint man, dass die Frau geehrt wird, dass sie eine gute Mutter wird, eine gute Schwester, eine rechtschaffene Tochter, eine Person, die eine Gesellschaft aufbaut? Meint man damit? Der Islam hat das gewährt, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und der Islam hat die Frau ihre Stellung gegeben, bevor man sozusagen über die Frau gesprochen hat. Alhamdulillah, wir sehen nicht die Frau übel oder Grund für ihr Übel der ganzen Welt. Und wir sehen nicht die Frau als teuflisch. Und wir sehen auch die Frau nicht als eine Person ohne Seele. Und wir sehen die Frau nicht als Ware, sondern wir sehen die Frau als eine geehrte, als ein geehrtes Geschöpf, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und die Frau trägt große Verantwortung. Die Frau ist die Mutter und die Schwester und die Tochter und die Ehefrau. Sie erzieht die Gesellschaft, die Generationen groß. Und sie gibt ihnen diese Werte, was sie haben. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, aufpassen. Dieser Angriff gegen die Frauen oder heute diese Ausrede ist nur damit, man den Islam angreift und damit man von der Religion wegbringt. Und nicht, wie man sagt, ja, okay, wenn man meint, ja, wir sind dagegen, dass die Frauen geschlagen werden, ja, wir sind auch dagegen, dass die Frauen geschlagen werden. Oder auch, dass die Männer geschlagen werden. Wenn man sagt, wir wollen, dass die Frau wirklich eine Person wird, die diese Gesellschaft mit aufbaut, natürlich sagen wir sind da. Aber im Rahmen der religiösen Bedingungen oder im Rahmen der religiösen Angegebenheiten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Nicht, dass die Frau, wal'iyadu billah, dass sie vergisst, dass die Frau ist und nicht der Mann, dass er vergisst, dass er Mann ist. Und wenn der Mann und die Frau zusammen arbeiten, dann schaffen sie eine gute Gesellschaft. Aber leider, wir merken heute, dass einige sogenannte moderne, liberale, sogenannte Muslime, die setzen sich für Rechte der Frauen. Was meinen sie mit den Rechten der Frauen? Sie meinen erstmal, dass die Frau ihre Bedeckung nicht mehr behält. Zweitens, sie meinen, dass die Frau frei sein kann, wie sie will, indem sie, wal'iyadu billah, Unzucht begeht, indem sie, wal'iyadu billah, alles Schlimmes machen kann. Sie meinen mit dieser Bewegung Emanzipation der Frauen und der Feminismus, diese Feministinnen, sie meinen total was anderes, als was wir meinen. Alhamdulillah, der Islam hat dieser Frau ihre Rechte gewährt und ihre Rechte gegeben. Der Islam sieht die Frau als Mensch, als ein ehrwürdige Person und nicht als Lustobjekt, wal'iyadu billah. Und wenn ihr nicht glaubt, dann sollte man nur auf der Straße sehen oder Regenbogenpresse sehen. Und immer, ich meine, die Frau wird nur verkauft als Modell. Die verkauft nur ihren Körper. Und wenn sie wal'iyadu billah, sagt man, wenn sie nackt sich abbildet oder wenn sie auf Cover von Zeitschriften kommt und die ist sozusagen nackt, dann freuen sie sich die Leute. Oder wenn sie wal'iyadu billah Lustobjekt wird. Nein, das ist nie die Frau bei uns. Deshalb aufpassen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Frau ist eine große Versuchung für den Mann. Ja, die Frau ist eine große Versuchung für den Mann. Das heißt, durch diese Versuchung könnte ein Mann Sünde begehen. Durch diese Versuchung könnte ein Mann schlecht werden oder schlimm machen oder schlechte Taten begehen. Und natürlich auch die Männer sind Versuchung für die Frauen. Aber bei den Frauen ist mehr. Das heißt, aufpassen. Man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und wenn einige Leute sagen, ja, aber wir haben Gefühle und wir haben Zuneigung. Der Islam hat das gewährt. Wenn du Gefühle hast und Zuneigung hast, dann heirate. Wenn du nicht heiraten kannst, dann faste. Das ist dein Heilmittel. Und das ist Geduld für dich, wenn du fastest. Und wenn das nicht passiert, du sagst, ich faste und das schaffe ich nicht, dann lügst du und nicht der Islam. Weil der Islam die Wahrheit ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er dem Mann gesagt hat, als er gekommen ist und er hat gesagt, mein Bruder hat Durchfall, der hat ihm gesagt, gib ihm Honig. Er hat ihm am Ende, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gesagt, Allah hat die Wahrheit gesagt und der Bauch deines Bruders hat gelogen. Weil Honig Medikament ist. Deshalb Fasten ist ein Medikament. Und wenn man sich nicht beherrschen kann, dann gibt es andere Methoden auch in unserer Religion. Wenn man sagt, ja, aber ich habe eine Frau und trotzdem, ich habe große, sage ich jetzt, Lust und ich habe Begierde. Okay, dann heirate eine zweite, dritte oder vierte. Aber sei ein Mann, ein richtiger, tapferer Mann. Nicht im Geheimen heiraten und du machst dich der Reiter aller Reiter und der sozusagen der Vorreiter, aber im Geheimen sei ein richtiger Mann. Und wenn du heiraten willst, dann geh mal zu deiner Ehefrau und sag, hier, schau mal, du bist mir nicht genug. Ich möchte eine andere Frau heiraten. Und wenn du tapfer bist und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust, dann wird deine Frau das akzeptieren. Aber dass man ein und zwei und drei Jahre im Geheim geheiratet hat und dann nach drei Jahren erwischt ihn seine Frau, dass er verheiratet ist und dann macht sie Probleme, dann sehe ich ein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so wahren. Weil sie ihm zumindest sagen wird, du hast drei Jahre gelogen und du hast betrogen. Wenn er auch geheiratet hat. Ja, und deshalb sagt man, wenn man etwas in seinem Bauch hat, dann fürchtet man das Feuer. Im Arabischen sagt man so. Das heißt, hast du etwas in deinem Bauch, was du versteckst, dann fürchtest du das Feuer. Aber wenn du offen bist und klar bist, dann fürchtest du kein Feuer. Weil du nicht so verbergen hast und du brauchst nicht so verheimlichen. Und deshalb, barakallahu fikum, alhamdulillah, in unserer Religion gibt es Möglichkeiten und gibt es Medikamente, gibt es Heilmittel, es gibt Lösungen für jedes Problem. Vielleicht kennen wir die Lösungen nicht, aber es gibt Gelehrten, es gibt Großgelehrten, es gibt Leute, die diese Probleme lösen können. Wir sehen die Frau als eine ehrenwürdige Person. Wir sehen die Frau nicht als Lustobjekt und als Sexsymbol. Das sehen wir nicht so. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Weil diese Frau ein Mensch ist. Und sie verdient, respektiert zu werden. Nicht, dass sie erniedrigt wird durch ein Bild, was man auf der Straße hängt oder auf die Straßen hängt, damit man sozusagen die Frau verkauft ihren Körper und die entblößt sich. Wenn das Frauenrechte bedeutet, dann danke. Nein, nein. Wir wollen diese Frauenrechte nicht. Wenn Entblößung und wal'iyadu billah Prostitution und Lustobjekt werden, Frauenrechte sind, dann tut mir leid für so eine Gesellschaft, die überhaupt nicht den Menschen ehren kann. Und deshalb ich sage das und ich wiederhole das hier. Hier, barakallahu fikum, In diesen Ländern, die Frau ist unterdrückt. Die Frau ist niemals frei. Die ist unterdrückt und die hat keine Rechte. Weil wenn diese Frau, nur ein Beispiel, wenn diese Frau sich dafür entscheidet, dass sie sich bedeckt, dann wird sie als komisch angesehen. Und die Leute sagen, die ist verrückt geworden. Aber wenn sie sich halbnackt zeigt oder nackt, die Leute gucken sie an und sagen, aha, schaut mal. Das wird die Gesellschaft unterdrückt, die Frau, indem die Gesellschaft dieser Frau eine Form gibt. Und wenn diese Frau diese Form nicht macht, dann ist sie sozusagen komisch geworden oder verrückt. Aber Alhamdulillah, im Islam wird die Frau geehrt. Als Mensch, als Person. Sie hat ihre Rechte und sie hat ihre Verpflichtungen. Und wenn einige Leute ihren Frauen ihre Rechte nicht geben, das heißt nicht, dass der Islam das gesagt hat, sondern die Leute haben den Islam missbraucht und die Leute haben den Islam nicht verstanden. Sag Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jede Frau, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchte, jede Frau, die ins Paradies kommen möchte und die liest diese Hadithe und die versteht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wird total eine andere Frau werden für Allah. Für Allah, nicht für den Mann. Der Mann wird dich nicht ins Paradies bringen. Der Mann wird dich ins Paradies nicht bringen. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird dich ins Paradies bringen, indem du auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust. Und das ist eine Versuchung, das ist eine Prüfung in diesem Leben. Männer sind für die Frauen Prüfung und Frauen sind für die Männer Prüfung. Und wenn man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und wenn man das Richtige tut, dann wird man in diesem Leben gewinnen und am letzten Tag ins Paradies kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch das Paradies als Belohnung geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Das war ein guter Start im Jahre 2011, dass wir über auch die Rechte der Frauen ein bisschen sprechen. Schaut mal, wir sind modern geworden. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wenn die Brüder und Schwestern Fragen haben, wenn die Brüder und Schwester Fragen haben, dann schicken Sie Ihre Fragen an die Admin.